16. Dialog, Seite 194, Machiavell. Was die Universitäten betrifft, so bin ich von der gegenwärtigen Ordnung der Dinge annähernd befriedigt. Dialoge, Seite 195. Sie haben, versichert man mir, fast überall ihre Autonomie verloren und sind nur mehr öffentliche Ämter, die vom Staat erhalten werden. Die Rektoren und die Mitglieder des Lehrkörpers aller Grade werden von der Regierung ernannt, ihr sind sie verbunden, von ihr hängen sie ab.